Und wenn wir einen Wind sendeten und sie dann alles gelb werden sähen, würden sie trotzdem danach fortfahren, ungläubig zu sein.